TKKG Junior, Folge 9, gepanschter Punsch. Adventszeit in der Millionenstadt. Doch auf dem Öko-Weihnachtsmarkt geht es gar nicht besinnlich zu. Jemand scheint etwas in die Getränke und ins Essen zu mischen. Etliche Gäste klagen über Bauchweh und Übelkeit. Als auch der Punschstand von Frau Glockner ins Visier der Täter gerät, übernehmen TKKG den Fall. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, jam, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Oh, das ist kalt. Guck mal da hinten. Was verkauft Gabis Mutter denn eigentlich an ihrem Stand? Ich glaube Früchtepunsch, selbstgebackenen Kuchen, Waffeln. Und alles super gesund. Voll öko. Gabi sagt, Frau Glockner backt nur mit Vollkornmehl. Kann mir nicht vorstellen, dass das schmecken soll. Das ist ja Quatsch, Klößchen. Meine Mutter macht ihre Pfannkuchen auch mit Vollkornmehl. Und man schmeckt fast keinen Unterschied. Und außerdem ist das hier ein Öko-Weihnachtsmarkt. Da kriegst du so einen ungesunden Weißmehlkram gar nicht. Weil Weißes Mehl dick macht und eine Menge Leute allergisch dagegen sind, sagt meine Mutter. Ach, dann bin ich jetzt also dick oder was? Nur weil ich gerne Waffeln und Schmalzkuchen esse? Hat doch keiner gesagt. Sei nicht so empfindlich. Bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich weiß, welche Lausklößchen über die Leber gelaufen ist. Das sieht doch ein Blinder. Er hat Angst, dass er hier nichts Süßes zwischen die Zähne bekommt. Na, Klößchen, könnte das sein? Ja, ihr habt mich erwischt. Zufrieden? Mein Vater meinte neulich zu mir, Willi, dieser ganze gesunde Kram kann gar nicht schmecken. In Süßspeisen gehört Zucker und Butter und Mehl. Und Schokolade wahrscheinlich. Hä, gibt's in der Wüste Sand? Hallo? Mein Vater ist Schokoladenfabrikant. Du weißt, ich mag deinen Vater sehr, Klößchen. Aber genau diese Einstellung sieht man ihm auch an. Oh, Vorsicht. Ein Schokoladenfabrikant muss einen Bauch haben. Das finde ich auch. Genauso wie ein Weihnachtsmann einen Bart braucht. Danke, Karl. Du bist ein wahrer Freund. Ach, und ich etwa nicht? Oh. Du natürlich auch, Tim. Alles gut. Dann bin ich beruhigt. Wenn du dich übrigens mal genau umsehen würdest, Klößchen, wäre dir aufgefallen, dass es hier von Süßkramständen nur so wimmelt. Mhm. Und zwar von richtig guten. Ach, echt? Klößchen sah sich um und tatsächlich. Es gab Stände mit Schmalzkuchen, in Schokolade getauchte Früchte, Kräuterbonbons, Rohrzuckerwatte, selbstgemachte Limonade, gebrannte Mandeln und. Alles ausschließlich mit Bio-Zutaten hergestellt. Oh Leute, ich bin gerettet. Los, kommt. Dazwischen boten Kunsthandwerker ihre Waren feil. Papier, Laternen und Sterne verbreiteten ein warmes Licht in der Dämmerung der Altstadt und zauberten den Besuchern des Öko-Weihnachtsmarktes ein Lächeln in die Gesichter. Es war Adventszeit in der Millionenstadt. Ah, da drüben ist der Stand. Oh, Gabi mit Schürze. Sie hilft ihrer Mutter nach der Schule beim Verkaufen. Steht dir nicht schlecht. Lass sie das bloß nicht hören. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Hey Gabi, was geht? Hi. Tag, Frau Glockner. Hallo. Hi. Ach, hallo ihr drei. So, bitteschön. Und zwei zurück. Bitte. Guten Appetit wünsche ich. Ganz schön was los hier bei Ihnen. Ja, und heute ist erst der zweite Tag. Die Leute sind eben froh, dass wieder Weihnachtsmarktzeit ist. Vor allem, weil es hier nicht nur so doofe Stände mit labberiger Bratwurst und so gibt. Da haben die Leute die Nase voll von. Die wollen sich gesund ernähren und trotzdem nicht aufs Naschen verzichten. Wie es aussieht, hast du recht, Karl. Gabi und ich haben so gut wie alles verkauft. Morgen müssen wir mehr Ware dabei haben. Aber besser so als anders. Und was kann ich euch Gutes tun? Drei Schokowaffeln und dreimal Früchtepunsch müsste ich noch zusammenkriegen. Oh ja, das wäre nett. Danke, sehr gerne. Klößchen? Sind die Waffeln mit Vollkornmehl? Ich hab dir an der Nasenspitze angesehen, dass du dir über etwas Sorgen machst. Aber überzeug dich selbst. Gabi, 3 Schokovollkornwaffeln für deine Freunde. Um den Punsch kümmere ich mich. Alles klar. Danach sind wir aber auch ausgeräubert. Hallo. Tut mir leid, das war's hier leider für heute. Kommen Sie gern morgen wieder. Okay, tschüss. Du machst das richtig gut, Gabi. Ja, super. Danke. Wollte jemand etwas über die Schürze sagen? Nö, wieso? Was denn für eine Schürze? Euer Glück. So, 3-mal Früchtepunsch, die Herren. Garantiert alkoholfrei. Wohl bekommt's. Dankeschön. Danke. Der kommt genau richtig. Ist ganz schön kalt heute. Ja. Danke sehr. Lecker. Köstlich. Oh ja. Große Klasse. Das freut mich. Lecker. Und 3-mal Schokovollkornwaffeln. Bitteschön. Aber glaubt nicht, dass ich euch jetzt immer bediene. Logo. Schon klar. Schade eigentlich. Küsschen. War nur ein Witz. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Oh mein Gott. Lecker. Ja, echt klasse. Das sind wahrscheinlich die besten Schokowaffeln, die ich je gegessen habe. Und das waren eine ganze Menge. Also, die sind wirklich super. Trotz Vollkornmehl? Absolut. Davon muss ich unbedingt das Rezept haben. Und dann kann meine Mutter die zu Hause machen. Oder mein Vater. Oh, das freut mich. Ich schreib's dir gerne auf. Mir auch bitte. Oh, lecker. Mit Ihnen habe ich ein Hühnchen zu opfern. Ach ja? Was gibt es denn? Das will ich Ihnen sagen. Was ist denn da los? Mein Herbert hat heute Mittag von ihrem Schmalzgebäck gegessen. Und jetzt liegt er mit schrecklichem Bauchweh zu Hause auf dem Sofa. Er hat sich 100%ig eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Und schuld daran sind Sie. Sie und Ihr vergammelter Fraß. Also ich muss doch wohl sehr bitten. Ihr Herbert kann sich genauso gut mit irgendeinem anderen Essen den Magen verdorben haben. Meine Schmalzkuchen bestehen nur aus den besten Zutaten. Und der Teig wird jeden Morgen von mir persönlich frisch zubereitet. Mein Herbert hat heute, bis auf das Frühstück, überhaupt nichts anderes gegessen. Er kam gar nicht mehr dazu, weil Sie ihn auf heimtückische Weise vergiftet haben. Also jetzt machen Sie mal halblang, ja? Sie verschrecken mir hier ja die Kundschaft. Das ist Rufmord, was Sie da machen. Und außerdem müssen Sie das alles erst mal beweisen. Ich verlange Schmerzensgeld. 300 €. Sonst hetze ich Ihnen das Gesundheitsamt auf den Hals. Und dann wird Ihr Stand ruckzuck stillgelegt. Das verspreche ich Ihnen. Egal, ob die in Ihrem ach so gesunden Teig was finden oder nicht. Hallo, wird's denn heute noch was? Oder kann ich Ihnen vielleicht was bringen? Ich warte jetzt schon eine gefühlte Viertelstunde. Gedulden Sie sich bitte noch einen kleinen Moment, ja? Ich bin gleich bei Ihnen. Also das dauert mir, warte mal. Schmalzkuchen gibt's ja auch woanders. Aber längst nicht so gute. Dass ich nicht lache. Man müsste den Leuten eigentlich erzählen, was sie erwartet, wenn sie die gammligen Dinger hier essen. Unterstehen Sie sich. Na, dann würde ich Ihnen empfehlen, mit dem Schmerzensgeld rüberzukommen. Sonst werde ich hier mal für Aufklärung sorgen. Oder das Gesundheitsamt einschalten. Oder vielleicht noch besser, beides. Alles in Ordnung, Conny? Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Passt schon, Margot. Danke. Also, was ist jetzt? Das ist Erpressung, was Sie hier veranstalten. Und wenn ich mir keine Sorgen um meinen guten Ruf auf diesem Markt machen müsste, würde ich sofort die Polizei rufen. Nur zu. Ich warte. Geht's hier bald mal weiter? Sofort, die Dame. Also gut, Sie haben gewonnen. Und jetzt nehmen Sie die 300 € und lassen sich hier nie wieder blicken. Klar? Da können Sie Gift drauf nehmen. Also hier ist mir der Ton zu aggressiv. Aber... Oh, na toll. Was war denn los, Conny? Gab's Ärger? Ach, blöde Geschichte. Meine Tochter, Gabi. Guten Tag. Hallo. Und das da sind meine Freunde, Tim, Karl und Klößje. Tag. Hallo. Hi. Schön, euch kennenzulernen. Hat die Frau da eben Sie erpresst? Wie kommst du denn darauf? Man konnte euch ziemlich gut verstehen. Mhm. 300 Euro. Dankeschön. Das waren fast meine gesamten Tageseinnahmen. So viel? Aber was sollte ich machen? Das Gesundheitsamt hätte mir den Stand erst mal für ein paar Tage dicht gemacht. Und wenn die blöde Kuh da eben hier überall rumposaunt hätte, dass man sich mit meinen Schmalzkuchen eine Lebensmittelvergiftung holt, wäre es noch schlimmer gewesen. Könnte eine Schutzgelderpressung gewesen sein. Nee, die meinte das schon ernst mit dem verdorbenen Magen. Was war noch mal eine Schutzgelderpressung, Mami? Ich habe das schon mal irgendwo gehört, ja. Stimmt. Bei einer Schutzgelderpressung gehen Leute in Geschäfte oder an Marktstände und sagen sowas wie: Gib uns 300 Euro, dann beschützen wir deinen Laden. Gibst du sie uns nicht, kann es sein, dass dein Laden kurz und klein geschlagen wird. Und wer schlägt ihn dann kurz und klein? Na, die Typen, die ihn angeblich beschützen wollen. Das ist ja gemein. Mhm. Total. Mhm. Unglaublich ist das. Und damit kommen die durch? Oft leider ja. Aber hier scheint der Fall ja zum Glück anders zu liegen. Du weißt aber gut Bescheid, Margot. Mein Mann ist Kriminalkommissar. Da weiß man irgendwann Bescheid. Ah. Conny war übrigens diejenige, die mich überredet hat, einen Weihnachtsmarktstand zu machen. Obwohl ich ja mit dem Catering-Service eigentlich gut ausgelastet bin. Gerade jetzt in der Adventszeit. Deswegen helfe ich dir, Mami. Viele Hände machen ein schnelles Ende. Das stimmt. Wir können auch gerne mal aushelfen, Frau Glockner. Ja, klar. Wie süß von euch. Aber echt. Da komme ich in den nächsten Tagen bestimmt mal drauf zurück. Können Sie gern. Ach Leute, ich bin stolz auf euch. Frau Conny? Du kannst ruhig du sagen. Würdest du uns eine kleine Kelle von deinem Schmalzkuchenteig mitgeben? Mhm, ihr könnt auch ein paar fertige mitnehmen, wenn ihr wollt. Ja, super. Ich liebe Schmalzkuchen. Ich würde den Teig gerne analysieren, bevor wir was davon essen. Die Inhaltsstoffe prüfen. Sorry, aber wir wissen ja nicht, ob... Ja, schon gut. Du hast ja recht. Aber wie willst du das machen? Ich bin mittlerweile ganz gut mit meinem Chemiekasten. Ich kann es zumindest probieren. Einmal mit dem Teig und einmal mit den gebackenen Kuchen. Okay, mache ich dir fertig. Und dann können wir, glaube ich, auch zusammenpacken für heute. Oder, Margot? Es ist gleich 6:30. Mhm. Wir haben eh nichts mehr, was wir verkaufen könnten. Ausgeräubert, sag ich doch. Und außerdem habe ich unglaublich kalte Füße. Morgen ziehe ich 3 Paar Socken an und setze 2 Mützen übereinander auf. Das möchte ich sehen. Ich auch. Allein deswegen kommen wir morgen wieder, um uns das anzusehen. Am nächsten Morgen, bevor der Unterricht losging, versammelten sich TKKG auf dem Internatsschulhof, denn Karl hatte Neuigkeiten. Efeu. Wie jetzt? Was denn für ein Efeu? Die Pflanze? Exakt. Ich habe gestern Abend noch bis 10 rumexperimentiert und auf den Schmalzkuchen von Connys Weihnachtsmarktstand Efeusaft gefunden. In hoher Konzentration. Das heißt, der Saft war ziemlich stark. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben und einen richtigen Sud aus Efeublättern gekocht. Gibt's doch nicht. Und ich dachte immer, Efeu wäre gesund. Meine Mutter hat mir neulich sogar Hustensaft eingeflößt, wo Efeu drin war. Efeu ist ja auch nur dann giftig, wenn zu viel davon eingenommen wird. Eine zu hohe Dosis. Dann kann er für ziemlich schlimmes Magendrücken sorgen. Oder einem wird schlecht davon. Dafür muss man aber, wie gesagt, einen Sud kochen. Und ein Sud war nochmal? So eine Art Saft aus Efeublättern, die man stundenlang gekocht hat. Das, was im Topf übrig bleibt, hat eine ziemlich durchschlagende Wirkung. Okay. Und wie ist das Zeug dann auf den Schmalzkuchen gelandet? Keine Ahnung. In Connys Teig war es jedenfalls nicht. Den habe ich auch untersucht. Aber hä? Wie soll denn das gehen? Der Teig ist in Ordnung und die gebackenen Schmalzkuchen nicht? Check ich auch nicht. Wenn da jetzt Schnupfenviren drauf gewesen wären, hätte man sagen können, an Connys Stand hat jemand gewartet, dass er drankommt und dabei genießt. Und der Sprührotz ist dann auf den Schmalzkuchen gelandet. Mmh, lecker. Hör auf. Aber Efeusaft niest ja keiner. Das ist leider Quatsch. Höchstens einer von diesen lebenden Bäumen aus Herr der Ringe. Baumbart. Ja, das wär's. Genau so wird's gewesen sein, Klößchen. Der Fall ist gelöst. Ich fand's witzig. Auf jeden. Passt ja auch. Die Nummer mit dem niesenden Kunden. Irgendwas klingelt da bei mir. Hm, da auch. Eine Doppelstunde Mathe. Och, da gibt's Schlimmeres. Ja, was denn? Eine Doppelstunde Sport zum Beispiel. Spaß! Ich glaub dir kein Wort, Klößchen. Ich auch nicht. Lasst mich kurz überlegen. Nein. Freunde, ihr habt ein völlig falsches Bild von mir. Ja, klar. Sicher. Der Schultag kroch nur so dahin. Denn jeder der vier Nachwuchsdetektive war in Gedanken schon wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Viele Fragen schwirrten ihnen im Kopf herum. Wie war der Efeusaft unbemerkt auf den Schmalzkuchen gelandet? Und vor allem, warum? Und was noch wichtiger war, würde es wieder passieren? Was ist denn das für ein Öko-Weihnachtsmarkt? Was soll das denn? Ich sage Ihnen das jetzt nochmal. Mein kleiner Lasse, ja, hat sich übergeben. Keine 10 Minuten, nachdem er von Ihrem Früchtepunsch getrunken hat. Das kann doch kein Zufall sein. Aber er kann sich doch genauso gut im Kindergarten einen Virus eingefangen haben. Virus? Ja, das war bei unserer Gabi früher ständig so. Hallo? Lasse war in den letzten Tagen überhaupt nicht im Kindergarten. Da wird nämlich renoviert. Und wir Eltern, ja, wir müssen sehen, wie wir unsere Kids betreut kriegen. Ich wollte auch nur, dass Sie Bescheid wissen und nicht noch mehr Leute mit Ihrem Gebräu infizieren. Ja. So, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Alles klar, Margot? Nee, überhaupt nicht. Angeblich war irgendwas mit meinem Punsch. Der Sohn von dem Mann gerade hat vorhin einen Becher getrunken und sich danach übergeben. Oh, das tut mir leid. Für euch beide. Ja, mir auch. Und willkommen im Club. Du bist jetzt schon die zweite heute, die Ärger mit Kunden hat. Ach, echt? Ja, Ferdi vom Liebesapfelstand hat was ganz Ähnliches erlebt. Aha. Wollte dein Kunde Schmerzensgeld? Zum Glück nicht. Und bei Ferdi? Auch nicht. Da war ich wohl gestern die Ausnahme. Na, hoffentlich bleibt das so. Entschuldige, Conny, aber ich muss meinen Mann anrufen. Hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ja, mach das. Ich habe auch langsam das Gefühl, dass das hier ein Fall für die Polizei ist. Hallo, Emil, ich bin's. Du müsstest mal bitte deine Kollegen vorbeischicken. Irgendjemand scheint mir was in den Punsch gemischt zu haben. Ja, im Ernst. Ein Mann war da und hat sich beschwert. Nee, nicht er, sein Sohn. Hat sich wohl übergeben. TKKG staunten nicht schlecht, als Frau Glockner ihnen am Nachmittag von den neuen Entwicklungen berichtete. Karl nahm eine Probe von dem Früchtepunsch mit nach Hause und wollte auch den roten Zuckerguss von den betroffenen Liebesäpfeln überprüfen. Dasselbe taten die Polizeikollegen von Gabis Vater. Das Ergebnis war eindeutig. Efeusaft. Echt jetzt? Ja, in Mamis Punsch und auf den Liebesäpfeln. Genauso stark wie der gestern auf den Schmalzkuchen. Ist ja ein Ding. Papis Kollegen im Labor sind sich ganz sicher, sagt er. Kein Zweifel. Ich habe den Versuch sogar 3-mal gemacht. Na, dann ist ja wohl klar, wer morgen bei deiner Mutter am Stand Wache schiebt, Gabi. TKKG! Und Oskar! Wenn du so weiterfutterst, Klößchen, haben wir bald nichts mehr zum Verkaufen. Wieso? Kein Verdächtiger weit und breit. Keine neuen Beschwerden an den anderen Ständen. Da kann man ja nur essen. Nun lass ihn mal, Gabi. Genau, Gabi. Seit der Geschichte mit dem Punsch gestern weiß ich zufriedene Kunden sehr zu schätzen. Und außerdem war heute noch kein einziger da. Wir haben also Ware im Überfluss. Noch eine Waffelklößchen? Nein, danke, Frau Glockner. Vielleicht später. Zumindest wissen wir, dass die Waffeln in Ordnung sind. Sonst hättest du längst was gemerkt. Stimmt. Ich merke überhaupt nichts. Nur, dass ich pappsatt bin. Das freut mich. Entschuldigt mich mal eben. Oskar hat auch Hunger. Dann kauf ihm doch eine Bio-Bratwurst. Nee, lass mal lieber. Ich dachte, die mag er so gerne. Wockel hat ihm doch im Sommer auf dem Mittelaltermarkt sogar ein lebenslanges Bratwurst-Abo geschenkt. Stimmt. Hatte ich euch das gar nicht erzählt? Was? Hunde vertragen gebratenes Fleisch nur ganz schlecht. Oh. Das wusste ich im Sommer aber noch nicht. Als Mami und Papi von dem Bratwurst-Abo gehört haben, haben sie sich total aufgeregt. Oh. Jetzt, wo du es sagst, Gabi, darüber habe ich neulich einen Fernsehbericht gesehen. Auch unser Computer weiß also nicht alles. Also das beruhigt mich irgendwie. Keine Sorge, auf meiner Festplatte ist noch genügend Speicherplatz. Die Info ist jetzt für immer gespeichert. Ja, wir besorgen dir gleich was, Oskar. So, da bin ich wieder. Ach, und da kommt ja auch Emil. Hallo. Tag zusammen. Papi, hallo. Tag, Herr Glockner. Ja, Oskar. Hallo. Tag, Herr Kommissar. Hallo, mein Schatz. Hallo, meine Liebe. Na, alles klar soweit? Bisher, ja. Läuft. Mhm. Ach, geht so. Es sind viel weniger Besucher hier. In den ersten Tagen waren es gefühlt doppelt so viele. In unserer Kasse befinden sich genau 0 Euro. Oh. Conny hat ihren Schmalzkuchenstand sogar eben schon zugemacht und ist nach Hause gegangen, weil keine Kunden da waren. Tja, die Erklärung dafür steht heute in der Zeitung, schwarz auf weiß. Da oben, da. Öko-Weihnachtsmarkt macht Bauchschmerzen. Bereits 10 Kunden haben sich den Magen verdorben. Gesund geht anders. Oh, super. Schade. Kannst du laut sagen. Das ist ja fürchterlich. Den Rest erspare ich euch. Es wird leider nicht besser. Wird unser Stand auch erwähnt? Nicht namentlich. Aber dass ein Kind sich übergeben hat, nachdem es gepanschten Früchtepunsch getrunken hat, schon. Und so viele Stände, die Punsch verkaufen, gibt es hier nicht. So ein Mist. Stimmt. Aber warum haben denn Conny und die anderen nichts gesagt? Hat denn heute keiner Zeitung gelesen? Anscheinend nicht. Du hast es ja auch nicht getan. Nee. Die liegt zu Hause im Briefkasten. Da liegt sie gut. Die von der Zeitung haben bestimmt einen Hinweis bekommen. Ja, bestimmt. Davon kannst du ausgehen, Karl. Gute Arbeit übrigens mit der Analyse der Schmalzkuchen. Da warst du uns einen Schritt voraus. Oh. Die Kollegen aus dem Kriminallabor lassen ausrichten, dass du nach dem Abi jederzeit bei ihnen anfangen kannst. Oh, dankeschön. Oh. Cool, Karl. Unser Computer kommt noch mal ganz groß raus. Oh. Deine Routinearbeit. 10 verdorbene Mägen. Stimmt. Das ist aber auch eine ganze Menge. Selbst wenn wir die Info mit dem Efeusaft an die Presse weitergeben, sicherer wird das die Kunden nicht machen. Sie werden fortbleiben. Wie sie es ja anscheinend schon tun. Aber ist denn nur der Ökomarkt betroffen? Oder haben sich auf den anderen Weihnachtsmärkten auch Leute beschwert? Der in der Innenstadt läuft, glaube ich, richtig gut. Unsere Firma hat da einen großen Stand mit Schoko-Weihnachtsmännern. Insgesamt gibt es 20 Weihnachtsmärkte in der Stadt. Und auf keinem außer diesem hier hat es bisher Probleme gegeben. Klingt so, als ob jemand den Ökomarkt loswerden will. Ja. Und ganz gezielt was ins Essen und in die Getränke panscht. Mhm. Den Efeusaft. Oh. Naja, das Flair hier in der Altstadt ist natürlich schon was Besonderes. Nichts für die breite Masse vielleicht, aber schon ein Filetstückchen. Wie meinen Sie das? Ja. Einen schöneren Ort, wo man einen Weihnachtsmarkt abhalten kann, findest du in der ganzen Stadt nicht, Tim. Das stimmt. Allein schon wegen der ganzen Fachwerkhäuser und wie sie beleuchtet sind. Hier kommen Kunden mit Geld her. Aber dementsprechend hoch sind auch die Standgebühren. Oh. Aber wenn an den Ständen nichts verkauft wird, weil die Leute Angst haben... Können sich die Standinhaber die Miete bald nicht mehr leisten. Mhm. Und dann war's das. Ja. Das heißt, irgendjemand sorgt hier so lange für Ärger, bis der Ökomarkt schließen muss. Leider ja. Das muss er vielleicht sowieso. Was? Warum, Papi? Tja, aus sicherer Quelle weiß ich, dass das Gesundheitsamt morgen jemanden vorbeischicken will, der die Lebensmittelstände überprüft. Nee, ne? Echt? Oha. Aber heute ist ja zum Glück nichts passiert. Vielleicht ist die ganze Sache morgen schon vorbei. Mhm. Das glaube ich zwar nicht, aber hoffen können wir es zumindest. Die Kollegen von der Schutzpolizei wollten ja heute vermehrt Streife laufen. Mhm, die sind schon 2-mal hier vorbeigekommen. Haben Sie jemanden Verdächtiges bemerkt? Ich befürchte nicht, sonst hätte ich bestimmt davon erfahren. Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich muss dann leider auch wieder. Tschüss, Mädels. Es kann später werden heute. Tschüss, Oskar. Macht's gut, Jungs. Tschüss, Papi. Mach's gut, Schatz. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Und was machen wir? Als Verkäuferin bin ich hier ja heute relativ überflüssig. Tja. Irgendwie schon, oder? Tja, das stimmt leider. Von mir aus kannst du mit Oskar nach Hause fahren, Gabi. Ich halte hier die Stellung. Dann könnten wir ja mitkommen und bei dir einen heißen Kakao trinken. Gerne. Großartige Idee. Meine Hände und Füße sind Eisklumpen. Meine auch. Mhm. Oh. Okay für dich, Mami? Klar, wärmt euch auf. Ich komme später nach. Und wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch Kundschaft. Wir drücken Ihnen die Daumen, Frau Glockner. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss, ihr Rasselbande. Hey Leute, es schneit. Das gibt's manchmal im Winter. Cool, ich mag Schnee. Dicke, weiße Flocken fielen vom Himmel. Und das Kopfsteinpflaster der Altstadt und die Dächer der Weihnachtsmarktstände sahen im Nu aus, als hätte jemand eine Schicht Watte darüber geschüttet. TKKG und Oskar stapften quer über den Markt in Richtung U-Bahn-Haltestelle Altes Tor, als Tim in Sichtweite eines Standes mit Bio-Brot plötzlich stehen blieb. Wartet mal. Was denn? Ein Brot kannst du auch gleich bei Gabi essen. Ich glaube, er meint etwas anderes. Seht ihr die Frau da? Mit dem roten Mantel und den weißen Stiefeln? Ja, und? Kennst du die? Ist vielleicht die Frau vom Weihnachtsmann. Vogel, schaut doch mal. Das Gesicht der Frau war durch die übergroße Mantelkapuze schlecht zu erkennen. Was man aber ziemlich gut sah, war die Wasserpistole, die sie in der Hand hielt. Sie zielte auf die Brote, die auf dem Tresen des Standes lagen, drückte ab und ein feiner Sprühnebel schoss aus dem Lauf der Spielzeugwaffe. Das gibt's ja nicht. Das ist unsere Täterin. Offensichtlich. Die Frau schoss noch eine zweite Ladung ab und wurde dabei vom Standbetreiber bemerkt. Hey, Sie, was soll das? Geht's noch? Die haut ab. Kommt, Leute. Los. Im Zickzack rannte die Wasserpistolenschützin zwischen den Ständen hindurch, schlug hier einen Haken, duckte sich dort vorbei und ehe TKKG sich versahen, wo ist sie hin? War sie verschwunden. Wenn ich das wüsste. Mit dem roten Mantel dürfte sie eigentlich nicht zu übersehen sein. Wie vom Erdboden verschluckt. Oskar, wo ist die Frau? Ja. Hätte ja sein können. Da drüben, vor dem Schupfnudelstand. Ja. Tatsächlich, da war die Frau wieder. Betont beiläufig schlenderte sie an dem Stand vorbei und zielte dabei unauffällig auf die Nudelpfannen, die auf zwei Gaskochern standen. Dann drückte sie ab und wieder schoss ein feiner Sprühnebel aus der Spielzeugpistole mitten auf die goldbraun gebratenen Bio-Schupfnudeln. Doch diesmal blieb ihre Tat unbemerkt. Los, wir halten sie fest und rufen die Polizei. Zu spät, sie geht weiter. Dann müssen wir ihr nach. Ihr drei verfolgt sie und ich sag dem Schupfnudelmann schnell Bescheid, dass er nichts aus den Pfannen verkaufen darf. Ja. Nehmt Oskar mit und schickt mir einen Standort aufs Handy, wo ihr seid. Ich komme sofort nach. Los, sonst ist sie weg. Okay, bis gleich. Komm, Oskar. Und beeil dich, Gabi. Ja, mach ich. Entschuldigen Sie, aber ich muss Ihnen was... Tim, Karl und Klößchen schlichen mit dem angeleinten Oskar hinter der Frau her. Die Wasserpistole hatte sie mittlerweile in ihrer Handtasche verschwinden lassen. Schon bald hatte sie das Weihnachtsmarktgelände verlassen, überquerte eine Straße. Achtung, lass den Bus vorbei! Ups, Karl. Das war knapp. Mann, Karl, pass doch auf! Wir brauchen dich und Oskar noch. Und war zum zweiten Mal verschwunden. Entschuldigung. Verdammt, die ist uns schon wieder entwischt. Da hinten! Wo? Ah, nee. Die hat einen grünen Mantel an. Was machst du, Tim? Na, Gabi anrufen, was sonst? Die wird sich freuen. Und? Oh, kein Netz. Oh. Na super, kein Netz. Woher soll ich jetzt wissen, wo die sind? Na, die grobe Richtung wird ja stimmen. Was Gabi nicht wusste, war, dass Tim, Karl und Klößchen zur selben Zeit mit Oskar zurück auf den Weihnachtsmarkt liefen und sie um wenige Sekunden verpassten. Keine Jungs, kein Oskar und immer noch kein Netz. Läuft ja gut. Moment mal, das ist sie doch. Eindeutig. Auf der anderen Straßenseite stand die Wasserpistolenfrau. Sie schien auf jemanden zu warten. Nur war ihr Mantel jetzt nicht mehr rot, sondern grün. Aber die weißen Winterstiefel mit den roten Bommeln an der Seite hätte Gabi überall auf der Welt wiedererkannt. Dann ist der Mantel ein Wendemantel. Mami hat auch so einen. Wenn man genau hinsah, konnte man erkennen, dass die grüne Kapuze des Mantels innen rot war. Die Frau hatte den Mantel also einfach ausgezogen und die grüne Innenseite nach außen gekehrt. Eine einfachere Verkleidung gab es nicht. Na, warte. Gabi überquerte die Straße und sah, wie die Wasserpistolenfrau einem Mann mit Pelzmantel und teuer aussehender Sonnenbrille zunickte und mit ihm in eine verschneite Seitengasse einbog. Wie ein Gangsterboss sieht der aus. Mit echtem Pelzmantel. Unglaublich, sowas müsste verboten werden. Gabi folgte den beiden in die Gasse und versteckte sich hinter einer alten Kommode, die anscheinend jemand zur Sperrmüllabholung dorthin gestellt hatte. Ich versuche mal mit dem Handy aufzunehmen, was die so reden. Und? Ist alles glatt gegangen? So gut wie. Wie? So gut wie? Was heißt denn das? Ein Verkäufer hat mich bemerkt, als ich gerade seine Brote besprüht habe. Nein. So ein verfluchter Mist. Und dann? Wenig abgehauen. Was denn sonst? Glaubst du, er hat Lunte gerochen? Dass unser Sprühefeu der Marktkundschaft Bauchschmerzen macht? Glaube ich nicht. Der hat mich bestimmt für eine Durchgeknallte gehalten. Das ist meine Tochter. So will ich dich hören. Sehr gut. Wann kommt das Gesundheitsamt morgen auf den Markt? Mein Kontaktmann sagt gegen 12. So, bis dahin musst du deine Runde gedreht haben. Kein Problem. Um 11 machen die Stände auf. Um 15 nach lege ich los. Gut. Dann muss ich heute Abend aber noch eine Ladung kochen. Extra stark. Hör zu. Der Gärtner meines Vertrauens hat mir eine Sonderlieferung gebracht. Kolumbianischer Efeu. Der ist noch heftiger als bisher. Der liegt bei mir in der Garage. Ja? Das kannst du nachher abholen kommen. Bis 7 bin ich zu Hause. Und wenn du später kommst, naja, ich lasse das Garagentor offen. Alles klar. Obwohl mir immer noch nicht richtig klar ist, was du mit diesem blöden Müsli-Weihnachtsmarkt eigentlich willst. Du hast doch genug andere. Ja, ja, ja. Aber hier in die Altstadt kommen die Leute mit der Kohle. Aber die wollen Biozeug kaufen und keine Kirmeswurst. Und? Dann schreiben wir demnächst einfach drauf, dass es Bio ist. Wie jetzt? Naja, wenn das Gesundheitsamt morgen da war, dann machen die den Markt dicht. Und dann komme ich, tada, und mache denen ein Angebot, das keiner der Verantwortlichen ablehnen kann. Das hat mit den anderen Weihnachtsmärkten doch auch geklappt. Ein gut gefüllter Briefumschlag und die Sache läuft. Und dann? Na, dann machen wir hier eben einen eigenen Öko-Weihnachtsmarkt auf. Mit unseren Leuten. Die haben doch keine Ahnung von diesem gesunden Kram. Und? Das muss uns erstmal jemand nachweisen, dass wir keine Bio-Bratwurst anbieten und keinen Bio-Punsch. Wir kaufen unser Zeug einfach weiter, billig im Großmarkt und verdienen uns eine goldene Nase. Bio ist kein geschützter Begriff. Da werden Papi und seine Kollegen sicher freuen über dieses kleine Geständnis. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer der Kerl und seine Tochter sind. Die Wasserpistolenfrau und der Pelzmantelmann stapften an Gabi vorbei, zurück auf die Straße. Zum Glück bemerkten sie sie nicht. Hoffentlich komme ich nachher überhaupt zu dir durch, bei dem Mistwetter. Ach, natürlich, das klappt schon. Die Straßen werden ja gestreut. Also, bis später. Bis später. Dann mal hinterher. Gabi schlich den beiden nach. Der Pelzmantelmann war nach links gegangen, die Frau nach rechts. Er ist der Drahtzieher. Der ist wichtiger. Der Mann ging zu einem protzigen schwarzen Auto, das im Halteverbot vor dem Weihnachtsmarkt geparkt war, und stieg ein. Was mache ich denn jetzt? Gleich ist er weg. Ein Taxi fuhr an Gabi vorbei und ihr kam ein Geistesblitz. Hey, Taxi! Hallo! Das Taxi hielt und Gabi hüpfte hinein. Folgen Sie dem schwarzen Wagen da. Dein Ernst, Kleine? Das ist ein Notfall. Der Mann in dem Wagen ist ein Gangster und ich muss dringend wissen, wo er wohnt und wie er heißt. Und sagen Sie nicht Kleine zu mir. Okay, okay, bleib geschmeidig. Hast du Geld? Ja, Moment. Ich würde mich beeilen, der Typ fährt gleich los. 3 Euro. Reicht das? Wenn dein Gangster nur bis zur nächsten Straßenecke fährt, ja. Fährt er weiter, dann nein. Ich bin noch nie Taxi gefahren. Kann ich nicht später bezahlen? Nein, so läuft das nicht. Entweder du hast Bargeld oder du zahlst mit Karte oder du leihst dir irgendwo was. Für deine 3 Euro kommst du ungefähr 2 Kilometer weit, aber wir können ja schon mal losfahren. Das Taxi folgte dem schwarzen Wagen. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Verzweifelt sah Gabi sich um. Mittlerweile war es 5:30 und schon ziemlich dunkel draußen. Da entdeckte sie am Straßenrand 3 Jungs und einen Cocker-Spaniel, die jemanden zu suchen schienen. Halten Sie an! Die 3 da sind meine Freunde und haben bestimmt Geld. Wir nehmen sie mit. Eigentlich nehme ich keine Hunde mit. Nachher hart er noch. Oskar hart nicht, versprochen. Wenn ja, kostet das extra. Schon klar. Hey Leute, steigt ein, schnell! Gabi, wir suchen dich die ganze Zeit wie blöd. Was machst du da drin? Steigt ein! Wir müssen das schwarze Auto da verfolgen. Nun kommt schon, sonst ist er weg. Okay. Ich bin drin. Tag, Jungs. Habt ihr Geld? Ich hab 1 Zehner. Ich ungefähr 5. Ich auch. Ja, Mann, das reicht erstmal. So, haltet euch fest. Habt noch Sommerreifen drauf. War nicht auf Schnee vorbereitet. Und ab dafür! Oh. Das Taxi verfolgte das Auto des Pelzmantelmanns eine ganze Weile. Gabi erzählte unterdessen, was sie erlebt hatte und spielte den Jungs auch die Handysprachaufnahme vor. Das belauschte Gespräch zwischen Vater und Tochter war ziemlich gut zu verstehen. Wir kaufen unser Zeug einfach weiter, billig im Großmarkt und verdienen uns eine goldene Nase. Bio ist kein geschützter Begriff. Oh. Also, heftig, was? Total. Menno, sind die fies. Aber wir haben die ersten Beweise in der Hand. Ja, stimmt auch wieder. Leute, mit euch ist das wie im Kino. Verfolgungsjagd, aufgenommene Geheimgespräche, echt abgefahren. Wenn ich das meinen Jungs erzähle. Hey, wir sind in unserem Viertel. Da hinten rechts ist das Haus von meinen Eltern. Adebarweg, du hast recht. Ja. Und hier wohnt der Pelzmanteltyp? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Anscheinend macht er mit seinen krummen Geschäften genug Geld, um sich im Villenviertel was leisten zu können. In letzter Zeit sind eine Menge Neureiche hergezogen, sagt mein Papa. Oh. Neulich sogar irgendein Rapper. Ja, Mann. Ali B wohnt hier irgendwo. Hab ihn neulich gefahren. Ach, echt krass. Boah, den finde ich super. Ich auch. Ist ja irre. Ja. Da gehen wir mal vorbei, Klößchen. Ja, cool. Oh, vielleicht sehen wir ihn. Ali B? Nie gehört. Oh. Wird dir nicht gefallen, Karl. Hast nichts verpasst. Das stimmt ja so nicht, Karl. Hey, Klößchen. Waren das nicht deine Eltern da gerade in dem Auto? Keine Ahnung. Hab nicht drauf geachtet. Haben die mich gesehen? Ich weiß nicht. Oh. Vielleicht ja auch nicht. Ich glaube, wir sind da. Endlich. Der schwarze Wagen fuhr in die Einfahrt eines großen Grundstücks. Das schmiedeeiserne Tor blieb offen. Das Verfolgertaxi hielt unauffällig schräg gegenüber. So, Freunde der gepflegten Tanzmusik. Macht eigentlich 25,60. Aber weil ihr es seid, geht einfach, was ihr habt. Dankeschön, das ist echt lieb. Hier, bitte sehr. Ich hab doch nur 4,50. Nicht schlimm, Jim. Und 10 von mir. Danke, Leute. Das bist du, Klößchen. Meine Mutter. Ich wusste es. Typisch. Hallo? Ach, Mama. Ja, wie geht's dir? Mich? In einem Taxi? Oh. Ja, doch, das war ich. Ich wollte mit Tim, Gabi und Karl Freddy Liesenberg aus unserer Klasse besuchen. Ja, genau, im Fasanstieg, ja. Alles klar. Aber dann hat's angefangen zu schneien und wir dachten uns, nehmen wir doch lieber ein Taxi. Hallo. Mach hin, Klößchen. Wir haben zusammengelegt, ja. Ja. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Wir sind da. Tschüss, Mama. Oh, Entschuldigung, schneller ging's nicht. Schon gut. Mütter halt. Wir kennen deine, ja. Sorry, Freunde. Eigentlich würde ich euch gleich auch wieder mitnehmen. Aber es schneit weiter und da komme ich mit meinen Sommerreifen nicht weit. Ui. Kann froh sein, wenn ich es jetzt noch zurück in die Innenstadt schaffe. Oh, kein Problem. Georg, unser Chauffeur, kann uns nachher bestimmt fahren. Oder Papa. Ein Chauffeur habt ihr? Krass. Ja, nur meine Eltern. Ich nicht. Danke für alles. Ja, und gute Fahrt. Schönen Abend. Haut rein und viel Erfolg bei euren Ermittlungen. Wir sehen uns. Tschüss. Wiedersehen. Ja, dann mal los. Schauen wir erst mal am Tor aufs Klingelschild, wie er heißt. Aha, gut. Mittlerweile brannte in der Villa des Pelzmantelmanns Licht. Das schwarze Auto parkte vor einer Garage, die offen stand. Der Rest des Grundstücks lag im Dunkeln. Leuchte mal, Tim, damit ich den Namen lesen kann. R. Paschulski. Ich check das mal. Sag mir nichts. Wir halten also fest. Unser Bösewicht heißt R. Paschulski und wohnt im Fasanstieg Nummer 28. Gleich bei uns in der Nachbarschaft. So wie der aussah, heißt der bestimmt Ralf und wird Ralle genannt. Oder Rolf und Rolle. Oder vielleicht Raimund, Rainer, Ronny, René. Richard, Rick. Vielleicht auch Rufus. Oder Rudi. Rüdiger Rollo Paschulski. Auch genannt der Weihnachtsmarktkönig. Karl und das Internet waren mal wieder schneller. Was steht denn da über ihn? Dass er der Pächter aller Weihnachtsmärkte der Stadt ist. Außer vom Ökomarkt. Ach, nee. Ja. Da haben wir es doch. Sowas nennt man bei der Polizei ein Motiv. Aha. Ja, das heißt, dieser Paschulski hat einen Grund, dem Ökomarkt zu schaden. Ja, weil er das Gelände will. Und dieser Grund ist das Motiv. Genau. Hat früher als Boxer gearbeitet, dann als Türsteher, Autoverkäufer und ja, irgendwann kam der erste Weihnachtsmarkt. Zuerst mit einer Bratwurstbude, dann als Pächter, zusammen mit seiner Tochter Ruth. Da hatten andere dann die Stände und Paschulski hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Ja, nach und nach kamen immer mehr Weihnachtsmärkte dazu. Und so ist er dann wohl reich geworden. Ja. Aber wenn er schon so viel Geld hat, warum will er dann noch den Ökomarkt? Mein Papa hat mal gesagt, dass es Leute gibt, die vom Geld nie genug kriegen können. Und oft sind es wohl welche, die früher keins hatten. Oder aber besonders viel haben. Verstehe ich aber alles nicht so richtig. Tja, dann können wir hier wohl erstmal nichts mehr tun, oder? Doch, können wir. Wir können in die Garage gehen und den Efeu verstecken. Wie jetzt? Wo denn verstecken? Super Idee, Tim. Dann kann Tochter Paschulski ihn nachher nicht abholen und neuen Sud kochen. Ganz genau. Und warum nehmen wir den Efeu nicht einfach mit und entsorgen ihn irgendwo? Wahrscheinlich, weil die Polizei ihn noch als Beweis sicherstellen muss. Oder, Gabi? Richtig. Wir sollten den Efeu also einfach aus der Garage rausholen und dahinter packen. Und dann legen wir noch ein bisschen Schnee drauf und keiner wird was merken. Außer der da vielleicht. Klößchen zeigte auf ein Schild, das am Tor angebracht war. Vorsicht, bissiger Hund. Auweia. Und? Wir haben doch selber einen. Oder, Oskar? Oft bringen Leute solche Warnschilder an ihren Gärten an, um Einbrecher abzuschrecken. Und in Wirklichkeit haben sie gar keinen Hund. Oh, na, hoffentlich. Also los, umso schneller sind wir hier wieder weg. Ja. Komm, Oskar, und immer schön aufpassen. TKKG und Oskar schlichen an dem schwarzen Wagen vorbei in die offene Garage. Und hatten Glück. Bingo! Ein Pappkarton voll mit Efeuranken stand in der linken Ecke. Obendrauf lag ein Zettel. Oh, Lieferschein. 10 Kilo kolumbianischer Efeu. Empfänger R. Paschulski. Fasanstieg 28. Leg den Zettel in den Karton. Dann haben Papi und seine Kollegen einen weiteren Beweis. Hast recht. Fasst mal mit an. Dann tragen wir das Ding hinter die Garage. Okay. 1, 2, 3. Sie hatten ihr Ziel beinahe erreicht. Oh nee, ne? Nun geh schon ran. Dazu muss ich erst den Karton abstellen. Wenn es hier einen bissigen Hund gibt, hat er uns spätestens jetzt gehört. Noch um die Ecke, dann haben wir es geschafft. Und abstellen. Mama? Ja, wir sind bei Freddy. Ich glaube, Oskar hat was gewittert. Hoffentlich ist es nicht das, was ich denke. Keine Angst. Los, wir müssen Schnee auf den Karton packen. Ja, dann kommen wir gleich rüber. Ja, tschüss. Und? Georg hat frei, aber Papa fährt uns. Mama hat deswegen extra bei Liesenbergs angerufen, war aber keiner zu Hause. Oh, voll peinlich. Sag mal, alles gut? Mit schreckgeweiteten Augen starrten Tim, Karl und Gabi in Richtung Villa, hinter der eine riesige schwarze Dogge aufgetaucht war und nun auf sie zurannte. Schneebälle! Hä? Was? Wir machen Schneebälle und werfen sie auf den Wachhund. Was? Zum Abhauen ist es zu spät. Los, macht schon! Okay, gut. Und los! Alle 4 Schneebälle trafen ihr Ziel. Die Dogge machte ein verdutztes Gesicht und ergriff die Flucht. Er haut ab! Ja! Was zur Hölle ist da draußen los? Wotan! Wotan! Der Hund ist einfach kein Verlass! Wotan! Macht das hier weg, kommt da draußen! Kommt, Leute! Sonst lernt ihr mich kennen! Ja. Das war wirklich knapp gewesen. Ohne dass Paschulski oder sein Wachhund TKKG und Oskar zu fassen kriegten, waren die Freunde zum Haus der Sauerlichs gerannt. Nach einer kleinen Standpauke von Klößchens Mutter brachte sein Vater Karl und Gabi nach Hause und Tim und Klößchen ins Internat. Gabi berichtete ihren Eltern von den aufregenden Erlebnissen und spielte ihnen auch das aufgenommene Gespräch von Vater und Tochter Paschulski vor. Und dann wurde ein Plan gefasst. Am nächsten Morgen würde man den Efeu-Sprühern eine Falle stellen. Hier Meier 1. Alles auf Posten? Meier 2 auf Posten. Meier 3 auf Posten. Behaltet alle Stände im Auge. Die Markthändler sind eingeweiht und wissen Bescheid. Jeder hat seine Lebensmittel abgedeckt. Nur am Stand meiner Frau liegen sie offen. Zielperson ist eine gewisse Ruth Paschulski, Anfang Mitte 30. Trägt wahrscheinlich einen roten bzw. grünen Wintermantel. Was denn nun, rot oder grün? Es ist ein Wendemantel. Auf der einen Seite rot und auf der anderen grün. Verstanden. Zielperson führt außerdem höchstwahrscheinlich eine Wasserpistole mit sich. Oha, dann kann es ja brenzlig werden. Sehr witzig, Meier 3. Bis später. Ende. Ach, ich wünschte, es wäre schon vorbei. Ob die Frau wirklich kommt? Bestimmt, klar. Hoffentlich. Ich glaube auch, dass sie kommt. Ihr bleibt auch gar nichts anderes übrig, wenn sie möchte, dass das Gesundheitsamt den Weihnachtsmarkt hier dicht macht. Wissen die vom Amt eigentlich Bescheid? Die Kollegen und ich haben uns dagegen entschieden. Der Überraschungseffekt ist für alle größer, wenn wir Ruth Paschulski in Flagranti erwischen. Wo drin? In Flagranti. Auf frischer Tat. Oh, alles klar. Kannte ich auch nicht. Das kommt aus dem Lateinischen. Eigentlich heißt es in crimine flagranti und bedeutet, solange das Verbrechen noch heiß ist. Ach so. Ja, und ich dachte schon, in flagranti ist die jetzt in Italien oder was? Habt ihr den Efeu hinter Paschulskis Garage schon sichergestellt, Papi? Noch nicht. Dafür brauchen wir einen richterlichen Durchsuchungsbefehl. Und den bekommen wir erst, nachdem wir Tochter Paschulski festgenommen und verhört haben. Sie muss ihren Vater mit ihrer Aussage belasten. Das aufgenommene Gespräch von gestern reicht noch nicht aus. Aber was, wenn Paschulski vorher abhauen will? Dann werden meine Kollegen ihn beschatten. Eine Zivilstreife steht vor seiner Villa. Der geht uns nicht durch die Lappen. Mann, Mann, Mann. Ganz schön aufregend, das alles. Wie gut, dass heute Brückentag ist und wir schulfrei haben. Sonst könnten wir gar nicht dabei sein. Stimmt, das wäre echt doof gewesen. Ja. Ihr seht, die Schule hat also auch ihr Gutes. Dann mal los, Ruth. Du hast maximal 2 Versuche. Ruth Paschulski, die Wasserpistolenfrau, trug heute einen blau-gelben Wendemantel. Ihr Gesicht wurde wieder von einer riesigen Kapuze verdeckt. Am Abend zuvor hatte sie ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, als sie in der Garage ihres Vaters keinen Karton mit Efeu vorfand. Sie musste also an diesem Morgen mit dem letzten Rest vom Vortag auskommen und konnte deshalb die Waren von höchstens 2 Ständen einsprühen. Was aber besser war als gar nichts, wie ihr Vater und sie beschlossen hatten. Was ist denn das für ein Mist? Das glaube ich doch jetzt nicht, oder? Oh. Ratlos sah die Frau sich um. Die Händler hatten ihre Esswaren und Getränke allesamt mit Klarsichtfolien bedeckt. Das war für einen Öko-Weihnachtsmarkt ziemlich ungewöhnlich, da die Folien aus Plastik bestanden. Aber eine andere Möglichkeit, die Köstlichkeiten vor einer giftigen Wasserpistolenattacke zu schützen, gab es nicht. Shit. Papa? Ruth? Und? Sind wir glücklich? Wie jetzt abgedeckt? Alle? Na, irgendeinen Stand wird's auch wohl noch geben, wo du draufhalten kannst, oder nicht? Ja, dann mach halt die Augen auf, Mann! Na also, dachte ich mir's doch. Punsch, Waffeln und Kuchen? Moment, hast du den Punsch nicht schon mal gepanscht? Und die haben keine Abdeckungen drauf? Na dann, Feuer frei, würde ich sagen. Schieß aus allen Rohren, Schätzchen. Und hey, lass dich nicht erwischen, ja? Gut, bis später. Bückinghofen vom Gesundheitsamt. Ich würde aus den Ihnen wahrscheinlich bekannten Gründen gerne einige Proben Ihrer angebotenen Waren nehmen. Frau... Glockner, Margot Glockner. Und das ist mein Mann Emil. Guten Tag, guten Tag. Wenn Sie dann bitte so freundlich wären, mir eine Waffel, ein Stück Nusskuchen und eine Kelle Punsch in diese 3 Gefäße zu füllen. Sehr gerne. Die Waffel mache ich Ihnen ganz frisch. Emil, hilfst du mir mal? Aber klar. So. Ruth Paschulski stand nur wenige Meter vom Stand der Glockners entfernt. In ihrem Kopf ratterte es. Die Hand in der Manteltasche umklammerte die Wasserpistole. Wenn der Mann vom Gesundheitsamt Proben mitnehmen sollte, die giftigen Efeu enthielten, dann musste sie jetzt handeln. Sofort. Auf der Stelle. Also gut. Augen zu und durch. Sie marschierte auf den Stand zu. Darf ich mal? Schob den Herrn vom Gesundheitsamt grob zur Seite und schoss mit der Wasserpistole ihren feinen Efeu-Sprühnebel auf die Gefäße mit dem Kuchen und dem Früchtepunsch. Papi, das ist sie. Sie hat nur einen anderen Mantel an. Wasser. Rotpaar Schulzki? Verflucht. Glockner, Kriminalpolizei. Ich nehme Sie hiermit fest wegen mutwilliger Infektion von Lebensmitteln und Körperverletzung in mindestens 10 Fällen. Nehmen Sie mir sofort diese blöde Handschelle wieder ab. Sie können mir nichts beweisen. Oh doch, da werden Sie sich wundern. Die Wasserpistole bitte. Da. Und jetzt will ich einen Anwalt sprechen. Den können Sie gleich vom Revier aus anrufen. Meier 1 an Meier 2 und 3. Zielperson gefasst. Ich wiederhole, Zielperson gefasst. Kann bei uns am Stand abgeholt werden. Kommen. Meier 2 verstanden, bin unterwegs. Meier 3 ebenfalls verstanden und unterwegs. Gut. Also, wenn ich das Ganze nicht selbst miterlebt hätte, ich würde es nicht glauben. Ich danke Ihnen, Herr Kommissar. Danken Sie nicht mir, sondern unseren 4 Nachwuchsdetektiven hier. Das sind wir. Bitte? Tag, hallo. Hi. Ich verstehe nicht. Ihr blöden Gehirn wart doch schon gestern hinter mir her, oder? Waren wir. Und haben Sie und Ihren Weihnachtsmarkt-König-Vater belauscht. Also, Gabi. Und den Efeu haben wir auch aus seiner Garage genommen. Da kann ich ja lange suchen. Wo habt ihr das blöde Zeug hingetan? Hinter der Garage im Schnee verbuddelt. Aha. Aber ich glaube, Sie haben sich da gerade verplappert. Kann das sein, Herr Glockner? Mhm. Wie jetzt? Oh ja. Das glaube ich aber auch. Ich will sofort meinen Anwalt sprechen und mit meinem Vater telefonieren. Ich will den ganzen Ärger nicht allein an der Backe haben. Ihr Vater hat noch viel mehr Ärger an der Backe, glauben Sie mir. Ha, da sind ja schon die Kollegen. Würdet ihr die Dame bitte aufs Revier fahren? Sehr gerne. Ja, dann kommen Sie mal mit. Hier entlang. Das tut weh, Mann. Geschieht ja recht. Ja, das war nicht recht. Lasse, Margot. Auf deinen Mann und die Polizei ist Verlass. Danke, Conny. Das hört man gern. Danke. Und auf uns etwa nicht? Auf euch ganz besonders, Gabi. Also, das muss mir jetzt erstmal jemand ganz in Ruhe erklären. Das übernehme ich. Darf ich Ihnen vielleicht eine leckere Bio-Vollkornwaffel anbieten? Also außer der, die Sie mit ins Labor nehmen. Sehr gerne, Frau Glockner. Auf den Schreck sozusagen. Kommt sofort. Und ein Glas Früchtepunsch dazu? Och, ich mich schlagen lasse. Ja. Dankeschön. Ist auch garantiert ungepanschter Punsch. Der Öko-Weihnachtsmarkt musste nicht schließen. Der Herr vom Gesundheitsamt und Kommissar Glockner informierten noch am selben Tag die Zeitungen, Radio- und Fernsehsender über den wahren Grund der Lebensmittelvergiftungen. Und schon bald konnten sich Frau Glockner und ihre Markthändlerkollegen vor hungrigen und durstigen Kunden kaum noch retten. Rotpaar Schulzki legte ein umfassendes Geständnis ab. Die Hauptschuld aber traf eindeutig ihren Vater. In seiner Villa fand die Polizei haufenweise belastendes Material gegen ihn. Und schon bald wohnte Rüdiger Paschulski nicht mehr im Fasanenstieg 28, sondern in einer 3 Quadratmeter großen Zelle im städtischen Gefängnis. Und TKKG? Die waren zufrieden mit sich und ihren Ermittlungen und freuten sich jetzt langsam aber sicher auf Weihnachten. TKKG! Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die 4 ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, jam, jam, ist schon sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer.